بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beginnen wir mit Allahs, Allahs barmherzigen, gnädigen, gnadenvollen, Allahs Segen und Barmherzigkeit und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wir machen heute weiter mit dem 28. Unterkapitel von Kitab al-Sara, was lautet, wie der Adhan ausgeführt wird. Und wir sind beim 499. Hadith. Nachdem wir zuvor uns unterhalten haben über die Art und Weise, wie der Adhan gesetzlich wurde. Und heute schauen wir uns inshallah ta'ala die Art und Weise des Adhans an, beziehungsweise den Wortlaut. Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu sagte, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam anordnete, dass eine Glocke geläutet werden solle, um die Menschen zum Gebet zu versammeln, sah ich im Schlaf, wie ein Mann an mir vorbeikam und in seiner Hand eine Glocke hielt. Ich sagte, O Diener Allahs, verkaufst du mir diese Glocke? Er fragte, was willst du damit tun? Ich antwortete, damit rufen wir die Leute zum Gebet. Er erwiderte, soll ich dich nicht auf etwas Besseres hinweisen als dies? Ich sagte, natürlich. Er sagte, sag, Allah ist größer, Allah ist größer, Allah ist größer, Allah ist größer. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad der Diener Allahs ist. Ich bezeuge, dass Muhammad der Diener Allahs ist. Auf zum Gebet, auf zum Gebet, auf zum Heil, auf zum Heil. Allah ist größer, Allah ist größer. Es gibt keinen Gott außer Allah. Dann ging er ein bisschen von mir weg und sagte, und als Iqama sagst du, Allah ist größer, Allah ist größer. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Auf zum Gebet, auf zum Heil. Das Gebet findet nun statt, das Gebet findet nun statt. Allah ist größer, Allah ist größer. Es gibt keinen Gott außer Allah. Als ich aufwachte, ging ich sogleich zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm, was ich gesehen hatte. Da sagte er, das ist wirklich ein wahres Traumgesicht, so Allah will. Geh zu Bilal und bring ihm bei, was du gesehen hast, sodass er damit ausruft, denn seine Stimme reicht weiter. Da ging ich zu Bilal und brachte es ihm bei und er rief damit aus. Abdullah ibn Zayd sagte dann, Umar hörte diesen Adhan, während er zu Hause war. Er kam heraus und schleifte sein Gewand hinter sich her und sagte, ich schwöre bei dem, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, O Gesandte Allahs, ich habe tatsächlich dasselbe gesehen wie er. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, so gebührt Allah alles Lob. Abu Dawud sagte, dies ist die Überlieferung von As-Zuhri über Sa'id ibn al-Musayyib und dieser überlieferte wiederum über Abdullah ibn Zayd. Ishaq, Ibn Ishaq überliefert über Az-Zuhri wie folgt, Allah ist größer, Allah ist größer, Allah ist größer, Allah ist größer. Ma'mar und Yunus überliefern über Az-Zuhri den Takbir so, Allah ist größer, Allah ist größer. Sie sagten ihn jeweils nicht doppelt. Diesem Hadith von Abdullah ibn Zayd, radiallahu ta'ala anhu, erfahren wir mehrere Dinge, und deswegen schauen wir uns den Hadith noch einmal stückweise an. Wir hatten letztes Mal erfahren, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich Gedanken machte darüber, wie er die Menschen zum Gebet einladen könnte. Und die Leute machten ihm verschiedene Vorschläge. Und aus dieser Überlieferung entnehmen wir, dass er sich dann wohl doch entschieden hat, nach dem Glockenläuten, da dies natürlich ein Geräusch ist, Und im Gegensatz zu einer Fahne, wie es auch vorgeschlagen worden ist, die eben die Leute hören können, auch wenn sie in ihren Häusern sind und nicht darauf angewiesen sind, sie zu sehen. Aber noch bevor dies der Fall war, noch bevor dies ausgeführt wurde, sah Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu diesen Traum. Und wie wir letztes Mal schon erfahren haben, Abdullah ibn Zayd ist einer der Muadzin des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Und dieser sah im Traum, wie jemand ihm diesen Adhan beigebracht hat. Und der Wortlaut, den der hier überliefert worden ist, wenn wir zählen zusammen die vier Allahu Akbar, dann die beiden Tashahud, auch jeweils vier Zeilen, haben wir acht. Dann Hayya al-Salah und Hayya al-Falah, jeweils zweimal, da sind wir bei 12. Dann Allahu Akbar, Allahu Akbar, sind wir bei 14. Und bei La ilaha illallah sind wir bei 15. Deswegen besteht dieser Tashahud aus, man sagt ihnen, den Adhan, der aus 15 Sätzen besteht. Und wenn wir sagen, der Adhan besteht aus 15 Sätzen, dann entnehmen wir auch daraus, dass grundsätzlich der Adhan, dass diese Sätze auch getrennt voneinander gesprochen werden. Ja? Das heißt, man sagt Allahu Akbar, das ist ein Satz, dann Allahu Akbar, das ist ein zweiter Satz. Also, das heißt, dann kommt man genau auf die 15 Sätze. Taban, wenn man zwei Sätze miteinander verbindet, zum Beispiel Allahu Akbar wa ashhadu an la ilaha illallah, das wäre kein Vergehen. Oder wenn man Allahu Akbar, Allahu Akbar miteinander verbindet, wäre das auch kein Vergehen. Aber vollkommener ist es immer, es so zu machen, wie es überliefert worden ist. Und überliefert worden sind eben 15 verschiedene Sätze für den Adhan. Und das ist der berühmte Adhan von Abdullah ibn Zayd, beziehungsweise der Adhan von Bilal, radiallahu anhu, weil der Prophet ihn damit beauftragt hat, alayhi salatu wassalam. Die Iqama besteht dann aus etwa der Hälfte der Sätze. Denn der Takbir am Anfang wird nur zwei statt viermal gesprochen, dann wird die Shahada wird jeweils einmal gesprochen, da sind wir bei vier Sätzen. Dann Hayya ala Salah, Hayya al-Falah wird auch halbiert, da sind wir bei sechs Sätzen. Und dann kommen zwei Sätze dazu, die vorher nicht da waren. Qad qamat al-Salah, Qad qamat al-Salah. Und da sind wir bei acht Sätzen. Ja? Und dann Allahu Akbar, Allahu Akbar, sind wir bei 10. Und La ilaha illallah sind wir bei 11. Und das merken wir uns, dass der Adhan 15 Sätze hat und die Iqama 11 Sätze hat. Und damit wir auch wissen, wie das auf Arabisch gesprochen wird, spreche ich jetzt einmal bei diesem Adhan ausnahmsweise einmal vor, damit wir auch, weil das ist ein Text, den man ja auf Arabisch sprechen soll. Okay? Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch wissen, wie man diesen Satz auf Arabisch spricht. Und ich weise vielleicht auf den einen oder anderen kleinen Fehler hin, den man machen kann, aber das machen wir dann später nach und nach. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Das wäre der Adhan mit 15 Sätzen und dann die Iqama entsprechend. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Das ist dann die Iqama, die aus 11 Sätzen besteht. Bevor wir auf ein paar Sachen hingehen, schauen wir erstmal den Hadith zu Ende an. Erst einmal, der Prophet a.s. bestätigte, dass dies ein Traumgesicht ist. Und das bedeutet für uns, das ist, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, dass der Unterschied zwischen den Traumgesichten, die wir heutzutage sehen und die damals gesehen wurden. Damals, der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte sagen, das ist ein Traumgesicht, dann wissen wir auch, dass es einer ist von Allah tabarak wa ta'ala. Das ist die Bestätigung. Nur diese Bestätigung fehlt uns heute. Und die wird es auch nicht geben, weil die Religion vollkommen ist. Aber selbst wenn, es könnte ja ein Traumgesicht kommen, wegen anderer Sachen, die jetzt nicht mit der Religion, also dass es keine Hinzufügung der Religion sind, aber trotzdem ist dies keine hundertprozentige Angelegenheit. Und deswegen darf man auch sich darauf nicht stützen. Und es ist, wie ich gesagt habe, ein Traumgesicht von Allah tabarak wa ta'ala ist für uns heutzutage, wenn es einer ist von ihm, entweder ein Ansporn, was Gutes zu tun, oder eine Warnung davor, etwas Schlechtes zu tun. Das ist, was wir davon profitieren sollen. Und aus diesem Hadith entnehmen wir ebenfalls, dass der Adhan nicht von jeder Person ausgerufen werden soll, sondern der Adhan soll ausgerufen werden von der Person, die am besten dafür geeignet ist. Und deswegen die Fiqh-Gelehrten im Kapitel As-Salah sprechen sie über diese Angelegenheit. Und sie weisen darauf deutlich hin, was die Eigenschaften eines Muadhin sind. Und dafür gibt es Hinweise aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dazu gehört dieser Hadith, denn er sagte, geh zu Bilal und bring ihm bei, was du gesehen hast, sodass er damit ausruft, denn seine Stimme reicht weiter. Okay? Also haben die Gelehrten hier von der Kräftigkeit und der Reichweite der Stimme gesprochen. Das ist ein Aspekt zum Beispiel bei dem Adhan, weil der Sinn und Zweck ist, die Leute das hören. Wenn einer also den Adhan nur leise ausrufen kann, keine starke Stimme hat und sich schämt, seine Stimme laut zu machen, das ist keine Person, die geeignet ist. Oder auch, wenn diese Stimme eine Stimme ist, die weiblich ist. Der Prophet s.a.w. hat diesen Adhan den Auftrag einen Mann gegeben. Ebenso, wenn diese Person die Aussprache nicht richtig beherrscht, die arabische Aussprache, denn der Prophet s.a.w. hat hier die Aussprache jemandem gegeben, der Araber ist. Ja? Und so weiter und so fort. Dazu gehört auch die Redlichkeit einer Person dazu. Denn der Sahabi war redlich, auf jeden Fall, radiallahu ta'ala. Dazu gehört, dass diese Person baligh ist und aqil ist. Das heißt also, diese Person ist islamisch gesehen erwachsen. Ja? Und das war auch in diesem Fall der Fall. Weil das sind alles Dinge, die versteckt sind. Und je bewanderter ein Gelehrter im Fiqh ist, desto mehr entnimmt er aus diesem Text. Ja? Entnimmt er aus diesem Text diese Eigenschaften, die ich gesagt habe, und noch mehr als diese. Ja? Weil die stecken drin, auch wenn sie nicht offensichtlich dastehen. Was könnte einer sagen, es gibt keinen Beweis dafür, dass es eine männliche Stimme sein muss. Ja, aber das ist hier die Ausgangslage. Hier, der Professor hat jemanden beauftragt, der eine männliche Stimme hat. Ja? Also natürlich ist das ein Hinweis darauf. Oder einer sagt, es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Stimme weit reichen muss. Doch, das hat er eindeutig hier gesagt und so weiter. Auf jeden Fall haben wir auch aus diesem Hadith gelernt, dass Umar radiallahu anhu, als er das bestätigt hat, diesen Traum sich bestätigt hat, wissen wir, dass eine Eigenschaft eines Traumes, das muss zwar nicht sein, aber es ist ein Hinweis darauf, dass von Allah ist, dass eben verschiedene Menschen unabhängig voneinander dasselbe sehen. Und das stärkt natürlich den Iman, denn das ist ja kein Zufall, dass zwei Leute oder drei oder vier mehrere Leute die gleichen Sachen sehen. Und Umar radiallahu anhu war davon auch überwältigt und er schleifte sein Gewand hinter sich her. Das bedeutet, sein Gewand ist sein Izar, das ist die Kleidung, mit der er seinen Körper bedeckt. Das heißt, er ging hinaus schnell, ohne sich die Zeit zu nehmen, sich richtig einzukleiden, um diese Botschaft weiterzugeben, ja, und das zu bestätigen, weil es eben ein wichtiges Ereignis ist, was einen großen Einfluss hatte auf die islamische Gemeinschaft. Also ihr wisst ja auch, der Adhan, von ihm hängen so viele Dinge ab, hängt das Gebet ab, hängt auch das Fasten ab, ja, und andere Dinge, von denen abhängt, ob der Adhan ausgerufen worden ist oder eben nicht ausgerufen worden ist. Wie dem auch sei, und er sagt, ich schwöre bei dem, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, o Gesandter Allah, ich habe tatsächlich dasselbe gesehen wie er. Auch hier ist ein Hinweis darauf, dass das Schwören, wenn man sich seiner Sache sicher ist, erlaubt ist und nichts Verpöntes ist. Denn Umar radiallahu anhu ist redlich, braucht diesen Schwur nicht, aber das Gleiche gilt erst recht für Allah, tabaraka ta'ala. Allah Azza wa Jalla im Koran al-Karim teilt uns viele Dinge somit. Und es gibt niemanden, der wahrhaftiger ist in seiner Aussage als er. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Aber trotzdem schwört er manchmal, subhanahu wa ta'ala, um seine Aussage zu bekräftigen. Und wir haben einen Hinweis darauf, dass der Muslim, wenn er ihm etwas geschieht, was er mag und liebt, dass er eben sagt, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Und es auch, gibt es auch die Möglichkeit, sich für Allah tabarak ta'ala niederzuwerfen. Das nennt man die Niederwerfen aus Dank, Sajdatu Shukr. Ja. All dies sind gesetzliche Methoden. Oder auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch den Takbir, Allahu Akbar, wenn er sagt. Für all dies ist eine Art auszudrücken, dass man die Gunsterweisung Allah azza wa jal zuschreibt und ihm dankt und seiner gedenkt und weiß, dass alles Gute von ihm letztlich einzig und alleine stammt. Dann sehen wir hier eine Unsicherheit, in manchen Versionen des gleichen Hadithes ist der Takbir am Anfang nicht viermal, sondern am Anfang der Takbir nur zweimal gesprochen. Wir werden noch sehen, dass dass der Adhan verschiedenen Sahaba überliefert worden ist und auch teilweise mit verschiedenen Wortlauten. Und da weisen wir noch direkt darauf. Aber was wir erstmal sagen wollten, ist ein paar Sachen, die man falsch machen kann beim Adhan. Ich mache jetzt mal ein paar Beispiele extra für die Geschwister, die nicht so gut Arabisch sprechen können, also ja, die nicht Araber sind. Ja. Einer davon ist zum Beispiel der Name Allahs, Tabaraka wa Ta'ala. Der Name Allahs beinhaltet den Buchstaben Lam, und dieser Buchstaben Lam wird dunkel ausgesprochen, ja, im Arabisch Taghlir, und das ist eine Eigenschaft des Buchstabens Lam, den alle Araber im Namen Allahs gemacht haben, sofern der Name vorher eine Fatha oder eine Dhamma ist. Ja, das heißt also, man sagt Allah, Allah. Habt ihr am Anfang gehört, ich habe ein A gesprochen. Das habe ich gehört mit Fatha, Allah. Ansonsten, wenn eine Dhamma vorher war, ein U, dann genauso. Zum Beispiel Qalullah, Qalullah, dann würde man das auch. Alle Araber machen das. Ja. Warum habe ich gesagt bei Fatha und Dhamma? Weil bei einer Kasra ist es nicht der Fall. Und wir alle kennen das aus Bismillah. Bismillah. Kein Mensch sagt Bismillah. Ja, das ist falsch. Ja. Das ist eine Sache. Weil man sagt hier Ashhadu an la ilaha illallah. Ja. Und eine Kleinigkeit. Yani, natürlich, ich weise auch ein paar Feinheiten hin, aber warum denn nicht? Weil das ist jetzt auch Sinn und Zweck des Adhan. Wir wollen nicht nur Geschichte hören, wo der Adhan herkommt, und auch lernen, dass man Adhan richtig macht. Ne? Und einer der solchen Fehler ist, dass man das Lam vorher auch dunkel spricht. Dass man nicht sagt, illallah, sondern man sagt, illallah, zum Beispiel. Illallah. Ja? Das illa heißt außer. Besetzt worden hier mit außer. Ja? Und das Wort illa, das Lam ist ganz normal hell. Weil ich gesagt habe, das gilt für den Namen Allahs. Ja, für den Namen Allah speziell. Eine andere Sache ist, die auch öfter falsch gemacht wird, das ist eher jetzt bei Arabern der Fall, weil der Nicht-Araber, der sogenannte A'jami, der hört und spricht ja einfach nach. Aber der Araber, der macht manchmal den Fehler, dass er zum Beispiel so sagt. Er sagt nicht Ashhadu alla, sondern sagt Ashhadu anla, zum Beispiel. Ashhadu an la. So wird es manchmal geschrieben, ist auch nicht schlimm, wenn man es so schreibt, aber so wird es nicht gesprochen, so darf es nicht gesprochen werden. Das ist, also tut auch dem Ohr eines Arabers weh. Ja? Deswegen, weil das hat was zu tun mit, manchmal wird Buchstaben miteinander verschmolzen. Ja? Im Deutschen gibt es das, im Arabischen gibt es das, in allen Sprachen, und das geht nicht. Man kann nicht sagen, Beispiel im Arabischen, ein anderes Beispiel, weil das dazu passt. Ja. Wenn ich sagen möchte, der helllichte Tag auf Arabisch, da heißt es An-Nahar. An-Nahar. Eigentlich, der Artikel im Arabisch heißt Al. Al, und der Tag heißt Nahar. Ja. Aber wenn ich sagen würde Al-Nahar, das macht keinen Araber auf der Welt. Okay? Und deswegen, hier das L und N wird ineinander verschmolzen. Das ist auch bei Allah, ilaha illallah, eigentlich dasselbe. Das heißt Allah, und manche machen halt den Fehler und lesen dann das auch so, wie es da steht. Aber das natürlich darf man nicht. In jeder Sprache gibt es Unterschied zwischen der Schriftsprache und der gesprochenen Sprache. Das ist die eine. Zweite Sache ist noch schlimmer, was du hörst bei manchen, auch eher bei Arabern als bei Nicht-Arabern. Es ist nur damit, wenn ihr es hört, wisst, dass es falsch ist. Nicht irgendwie, jetzt irgendwie habt was verpasst oder so. Nein, der hat es nicht gelernt. Ja? Und der dürfte eigentlich in Adhan gar nicht ausrufen, weil er es nicht gelernt hat. Und zwar, dass manche sagen, Anna la. Ashhadu anna la ilaha illallah. Das ist sprachlich noch schlimmer. Es tut noch mehr weh, weil das grammatikalisch falsch ist. Aber es gibt es, dass Leute das sprechen. Da muss man einfach wissen, dass das falsch ist. Okay. Wenn wir schon Sätze, ich habe vorhin gesagt, am besten du lässt jeden Satz für sich. Allahu Akbar, Allahu Akbar und auch Ashhadu an la ilaha illallah. Okay. Merkt ihr, am Ende hört man irgendeinen Buchstaben. Für die, die ein bisschen fortgeschritten sind unter euch, in der Schriftsprache, dieser Buchstabe wird sukuniert. Bekommt einen Sukun am Ende. Was das ist, ist nicht so wichtig, wenn du nicht weißt, nicht schlimm. Ich sage, ich will nur darauf hinweisen. So, das Problem ist aber, wenn du diesen Satz verbindest mit dem danach, dann verschwindet dieses Sukun. Und du musst wissen, wie du das machst. Das ist eine grammatikalische Angelegenheit. Entweder lernst du es, oder lernst du es einfach auswendig, wie man es macht, oder du kennst die Grammatik, die dahinter steckt. Okay? Aber da passieren viele Fehler. Da passieren viele Fehler. Zum Beispiel, wenn ich sage Allahu Akbar, dann habe ich R gesprochen am Ende. R, das ist ein Ra mit Sukun drüber. Aber eigentlich heißt es Akbaru. Okay? Heißt Akbaru. Nur die meisten Araber, wenn sie bei einem Wort stehen bleiben, sukunieren sie den letzten Buchstaben. Das ist das Bekannteste, was man macht. Okay? Zum Beispiel, jetzt will ich Ashhadu an la ilaha illallah. Am Ende habe ich was gesprochen? Ein H mit Sukun. Illallah. Okay? So. Und jetzt ist die Frage, wenn ich das verbinden möchte mit dem danach, was machen dann viele Leute? Die sagen zum Beispiel Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Das ist nicht sauber. Das ist so zwei abgehackte Sätze gesprochen, verbunden und doch nicht verbunden. Okay? Da musst du entweder sagen, Ashhadu an la ilaha illallah, hu Ashhadu an la ilaha illallah, oder du darfst sie auch sagen, das ist ein spezieller Fall, ja, Ashhadu an la ilaha illallah, ha Ashhadu an la ilaha illallah. Okay? Aber es wäre so falsch, das, wie ich am Anfang mal gemacht habe, zu sukunieren. Und auch falsch eine Kasra zu machen. Illallahi zum Beispiel. Das wäre grammatikal inakzeptabel. Und deswegen ist die Frage, entweder du lernst die Grammatik, das ist wunderbar, dann kannst du es, ja. Oder du machst es noch besser, du lernst, wie es richtig geht, wie es die Sunna versus geht. Und zwar, du lässt jeden Satz einzeln, aber manchmal zum Beispiel hast du es eilig, du hörst jemanden, du willst wissen, ob er es richtig macht, ob er es falsch macht. Ja? Du willst Leuten das beibringen, dann lernst du zusätzlich die Grammatik dazu, auch wenn du es von der Sunna her richtig praktizierst. Tamam? طيب, dann machen ein paar Beispiele. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Das ist auch so ein Beispiel, ähnlich wie gerade eben. Da heißt es, eigentlich heißt es sprachlich ursprünglich Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Und so würde man es auch in der Schriftsprache so ungefähr schreiben. Ja. Aber der Araber, wenn er ein N hört, Muhammadan, und danach ein Ra kommt, verschmilzt er wieder die beiden Buchstaben miteinander. Alle machen, alle Araber. Kein Araber, das nicht macht. Okay? Und deswegen habe ich das auch vorhin so gesprochen. Deswegen sagt man, Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Man spricht kein N, man verdoppelt das Ra danach. Für die, die es genau wissen wollen, eigentlich verwandelt man das N in ein Ra und dann spricht man das Ra doppelt aus, weil es dann zweimal da ist. Okay? Aber es ist alles nicht so wichtig. Ich will nur darauf hinweisen, sprich es aus, wie es eigentlich sein muss. Muhammadar Rasulullah. Okay? Ein bekannter Fehler ist, dass die Leute statt Rasul, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, und sie sagen Rasulallah zum Beispiel. Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Das ist auch ein sehr verbreiteter Fehler. Es ist grammatikalisch einfach falsch. Es muss heißen Rasulullah. Ja. Rasulullah ist ein anderer grammatikalischer Fall. Also die Grammatik im Arabischen erkennt man, oder den grammatikalischen Fall. Ja. Ob es jetzt zum Beispiel im Deutschen würde man sagen, ob es ein Akkusativ ist oder ob es ein Genitiv ist, sowas, ja. Oder ob es bestimmt ist oder unbestimmt ist, das hängt oft ab vom letzten Zeichen im arabischen Wort. Das ist die Flexion am Ende des Wortes. Ja? Aber das ist im Deutschen eben nicht der Fall. Im Deutschen zum Beispiel, das Haus ist zum Beispiel, kann im Deutschen sein der Nominativ, das Haus ist groß, oder es kann auch sein, dass es ein Akkusativ ist. Ich habe das Haus gesehen. Okay, kann beides sein. Im Arabischen, nein. Im Arabischen wäre das erste Al-Baytu und im zweiten wäre es Al-Bayta. Okay, das ist, was ich damit sage. Deswegen hier noch ein bisschen Aufbau. Dann, Hayya ala Salah und Hayya ala Al-Falah, dass man da nicht miteinander verwechselt. Das erste heißt Salah, ein ganz normales deutsches H am Ende. Salah, das hört man. Fehler ist, dass man es weglässt. Dass man sagt, As-Salah, Hayya ala As-Salah. Wo ist das H? Weg. Okay. Wenn man streng ist, sagt man Adhan ungültig. Er hat den Buchstaben weggelassen. Er muss Adhan richtig sprechen. Er kann nicht, dann lass die bitte jemand anders machen. Du sagst Allah, du musst da nicht unbedingt das machen. Der zweite Fehler, der bekannt ist bei dir, dass man eben sagt, wenn man nicht H und H also unterscheiden kann, dann manche Leute sagen Salah statt Salah. Okay? Und Salah hat eine ganz andere Bedeutung. Salah ist die Rechtschaffenheit. Und Salah ist das Gebet. Okay? Dann hast du das gleiche Problem bei Falah. Falah ist das Heil. Das hier, das ist قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Erfolgreich sind auf jeden Fall die Gläubigen. Ja? أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Das sind die Erfolgreichen. Falah ist der Erfolg oder das Heil. Ja? Und Falah ist eine leere Ebene oder eine Wüste. Okay? Und deswegen auch hier aufpassen. Nicht Falah sagen, sondern Falah. Das ist natürlich problematischer, weil die Leute, wenn sie ein Problem haben, dann haben sie ein Problem mit dem H und nicht ein Problem mit dem H. Okay? Also das erste ist Salah, das andere ist Falah. Das ist das Normale, was wir kennen. Und das zweite ist das H, was es im Arabischen gibt und nicht im Deutschen gibt. Ja. Jetzt auch mal was anderes. Nicht nur Fehler, sondern auch mal ein vermeintlicher Fehler. Vermeintlicher Fehler heißt was? Man denkt, es ist falsch, aber es ist doch nicht falsch. Ja? Und zwar, wenn man sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja? Also bekannt ist, man sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja? Aber wenn man sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ist das auch grammatikalisch in Ordnung. Das ist kein Fehler. Okay? Aber bleibt lieber dabei, wenn ihr euren Ruf bewahren wollt, bleibt bei Allahu Akbar, Allahu Akbar. Weil die meisten Leute kennen das nicht. Es gibt manchmal, wie auch in der deutschen Grammatik, gibt es Dinge, die fast keiner kennt, weil das sind wenige Dialekte, die das so sprechen. Ja. Die meisten kennen das nicht. Solche Vergleichen, zum Beispiel auch, manchmal auch die Aussprache. Ja, im Deutschen machen wir ein Beispiel, wenn jemand sagen würde, das findet man immer noch heutzutage auf manchen Schildern, dass der Dativ ein E am Ende bekommt. Den man heute eher weglassen würde. Vorsicht vor dem Hund oder Vorsicht vor dem Hunde. Okay. Man findet das immer noch vor dem Hunde, aber es ist eben alt. Neues vor dem Hund. Also heutzutage, das erste gilt vielleicht eher als poetisch, als gebildet, als älteres Deutsch. Ja? Und solche Sachen findet man auch als Ausdrücke. Aber das ist jetzt ein grammatikalisches Beispiel. Und das gibt es im Arabischen genauso. Es gibt bekannte Sachen und es gibt eher weniger bekannte Sachen. Jetzt ist beides richtig, aber die Frage ist halt, wie sinnvoll ist es, dass man in Unterrichten weist man darauf hin und ab und zu kann man das auch machen, damit die Leute auch irgendwo mal das lernen. Weil das Problem ist auch, wenn du immer das weglässt, ja, und die Leute machen dann irgendwann mal etwas Richtiges und die Leute denken dann, dass es falsch ist. Weil, warum denken die alle Leute, dass es falsch ist? Weil keiner das macht. keiner es macht dann. Dann haben wir, das war's schon, La ilaha illallah. Mit Sicherheit gibt es noch andere Sachen, um darauf hinweisen kann, aber das ist, denke ich mal, so ein paar wichtige Angelegenheiten. Gehen wir dann über zum nächsten Hadith, Nummer 500. Abu Mahdura sagte, ich sagte zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, bring mir die Sunna des Adhan bei. Da strich er über meine Stirn und sagte, sag, Allah ist größer, Allah ist größer, Allah ist größer, Allah ist größer. Dies sagst du laut. Dann sagst du, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad der Diener Allahs ist. Ich bezeuge, dass Muhammad der Diener Allahs ist. Dies sprichst du leise. Dann sagst du die beiden Glaubensbekenntnisse und den Rest laut. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Auf zum Gebet, auf zum Gebet, auf zum Heil, auf zum Heil. Dann sagt der Prophet, wenn es das Fajr-Gebet ist, dann sagst du an dieser Stelle, das Gebet ist besser als der Schlaf, das Gebet ist besser als der Schlaf. Und dann sagst du, Allah ist größer, Allah ist größer, es gibt keinen Gott außer Allah. Aus diesem Hadith entnehmen wir Nummer 1, einen weiteren Muadzin des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, und zwar Abu Mahdura radiallahu anhu, und dass hier der Prophet alaihi salatu wassalam ihm direkt den Adhan beigebracht hat. Das also kein Traum in diesem Fall, sondern diesmal ist vom Propheten direkt alaihi salatu wassalam, dem Überbringer der Botschaft. Und auffallend bei diesem Adhan ist diese Wiederholung des Glaubensbekenntnisses oder der beiden Glaubensbekenntnisse, Ash-Shahadatayn, und dass er ihm eben gesagt hat, du sollst auf Arabisch erstmal so, natürlich das Bekannte wie vorher, also alles gleich, Allahu Akbar, viermal, und dann sagt er zu ihm, jetzt sagst du leise, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, und dann rufst du erst laut aus, dass die Leute es alles hören können. Vorher sagst du es leise vor dich hin und danach sagst du es laut, sodass alle Leute es hören können. Und das war's. Und der Rest des Adhan ist wie der andere auch. Auch diese 15 Sätze. Nur sind halt jetzt 15 Sätze plus die 4, also über 19. Und diese, wie heißt es? Und wir profitieren aus diesem Hadith den Zusatz für das Fajr Salah, was wir vorher nicht gehabt haben. Und der Zusatz zum Fajr Salah ist eben, das Gebet ist besser als der Schlaf. As-salatu khayrun minan naum. As-salatu khayrun minan naum. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zusammen betrachtet mit dem Hadith von Abdullah ibn Zayd, können wir sagen, dass der Teil über die doppelte Shahada mustahab ist. Mustahab ist. Und dass ebenfalls der Teil beim Salat al-Fajr mustahab ist. Tamam? Das heißt, wenn man ihn sagt beim Fajr zusätzlich, hat man die Sunna umgesetzt. Wenn man ihn nicht sagt, hat man, ist er dann trotzdem gültig. Und wenn man diese doppelte Wiederholung macht oder nicht macht, darüber sind die Gelehrten über die Gesetzlichkeit an sich uneinig. Und richtigerweise ist das eine andere Version. Das heißt, du kannst es so machen, du kannst es so machen. Und am besten ist immer bei verschiedenen Versionen, dass man es mal so macht und mal so macht. Denn dadurch hältst du auch beides am Leben. So viel zu dem Hadith, gehen wir zum nächsten. 501. In dieser Überlieferung sagt Abu Mahdura etwa dasselbe. Dort heißt es, das Gebet ist besser als der Schlaf. Das Gebet ist besser als der Schlaf im ersten Adhan des Subh Salah. Abu Dawud sagte, die Überlieferung von Musaddad ist deutlicher als diese. Darin sagt er, und er lehrte mir auch die Iqama, nämlich alles zweifach zu sagen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala al-farah, Hayya ala al-farah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Der Überlieferer Abdur Razzaq sagte, und wenn du die Iqama aufrufst, dann sagst du zweimal, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Abu Mahdura, hast du gehört? Der Überlieferer As-Sa'ib sagte, Abu Mahdura hat dann die Haare auf seiner Stirn nie wieder geschnitten oder gekämmt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seiner Hand darüber gestrichen hatte. Aus dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam über ihn alaihi salatu wasalam entnehmen wir den Adhan, zu welchem Adhan des Fajr-Gebetes man As-Salatu min Khayr min Naum spricht. Ja? Weil das Problem ist, du hast beim Fajr zwei Adhan und eine Iqama. Und man nennt alle drei Adhan. Weil Adhan sprachlich heißt Ausruf. Das heißt, du hast drei Adhan. Und welchen Adhan meint man von diesen dreien? Wenn immer bei solchen Sachen, wenn es unklar ist, was gemeint ist, dann sagen die Gelehrten, bezieht sich auf das Bekannte. Auf das Bekannte. Wenn man vom Adhan spricht beim Fajr, dann meint man in erster Linie den Adhan, den man ausruft, damit die Fajr-Zeit eintrifft. Okay? Damit die Fajr-Zeit eintrifft. Jetzt gibt es halt einen zweiten Adhan, bevor die Fajr-Zeit eintrifft. Aber dieser Adhan ist nicht der bekannte Adhan, von dem man spricht, wenn man sagt Adhan für Asr, Dhuhr, Fajr, Isha und so weiter. Ja? Deswegen, es gibt so manche Gelehrte, die gesagt haben, der Adhan ist gemeint, der Adhan bei Nacht. Aber wenn man es bezieht auf den bekannten Adhan, und darauf muss ich es beziehen, wenn es unklar ist, ja, dann meine ich den ersten von den beiden Bekannten. Was sind die beiden Bekannten? Der Adhan zu Beginn der Zeit und die Iqama. Weil diese beiden Sachen werden sprachlich und auch in den religiösen Texten als Adhan bezeichnet. Okay? Deswegen. Wenn jemand es anders macht, okay, ist kein Vergehen, aber falsch ist es auf jeden Fall, es in beiden auszurufen. Falsch ist es auf jeden Fall, in beiden auszurufen. Aber richtigerweise Ansicht der Mehrheit ist, dass man beim Adhan, durch den die Gebetszeit eintrifft, das heißt zu Beginn der Fajr-Zeit, dass man da dieses Wort As-Salatu Khayrun Minan Naum, As-Salatu Khayrun Minan Naum, das heißt, das Gebet ist besser als der Schlaf, dass man ihn zweimal ausruft, bevor man am Ende sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha Illallah. Okay? Ebenso sehen wir aus dieser Überlieferung eine weitere Version der Iqama, in der eben alles zweifach gesagt wird. Auch hier, wenn es heißt, alles zweifach gesagt wird, nicht alles, denn am Ende La ilaha illallah spricht er auch nur einmal aus. Gemeint ist, das meiste davon zweifach gesagt wird. Oder das, bei denen es Variationen gibt. Denn beim letzten, das La ilaha illallah, gibt es in keiner Version, soweit ich informiert bin, weder beim Adhan noch bei Iqama, gibt es irgendjemanden, der es mehr als einmal spricht. Ja? Und ist auch passend, weil es eben Tawhid darstellt oder wiedergibt. Und dann gehen wir zum 502. Hadith. Abu Mahdura berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihm den Adhan in 19 Sätzen beibrachte. Das haben wir schon, ne? 19, 15 plus 4. Und die Iqama in 17 Sätzen. Der Adhan geht so: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. So, das waren die vier, die kommen jetzt nochmal, weil die ersten vier haben wir aus der anderen Überlieferung schon erfahren, werden leise gesprochen und die zweiten vier werden laut gesprochen. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Und dann die Iqama, hier kommt der Tarbi'. Tarbi' ist, dass man viermal spricht الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله und so weiter. Das heißt, man spricht die Iqama eigentlich genauso aus wie den Adhan von Abdullah ibn Zayd. Okay? Die Iqama wird hier im Hadith von Abu Mahdura genauso ausgesprochen wie den Adhan von Abdullah ibn Zayd, beziehungsweise von Bilal, radiallahu anhu, mit dem Zusatz, قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة. Und das ist bei allen Versionen der Iqama dabei. So heißt es im Hadith von Abu Mahdura im Buch von Hammam ibn Yahya. 503, Abu Mahdura sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam selbst lehrte mich den Adhan. Er sagte, und dann spricht er hier jetzt den Adhan, also den Takbir viermal, dann die zwei Shahada, alles jeweils zweimal, dann sagte er, und nun sagst du noch einmal. Ja, das ist, wie wir vorhin gesagt haben, diese Verdoppelung der zwei Shahada. Und dann, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, und ziehe es in die Länge. Ja, weil im Arabischen gibt es sogenannte Buchstaben, die man längen kann. Mad-Buchstaben. Und das hast du am Ende, also ein Alif zum Beispiel. Ein Alif ist immer ein Buchstabe, den man im Arabischen längen kann. Und was bedeutet, man kann ihn längen? Das heißt, diese drei Buchstaben, wenn du sie länger machst als normal, dann ändert sich nicht die Bedeutung, sondern es ist eine Möglichkeit, etwas zu dehnen. Du wirst jemanden rufen. Zum Beispiel sagst du, ja, Muhammad. So, welchen Buchstaben kannst du jetzt laut in die Länge ziehen, ohne dass sich die Bedeutung verfälscht? Ist eben, ja, Muhammad. Aber Muhammad kannst du nichts verlängern. Es gibt keinen Med-Buchstaben. Med-Buchstaben sind Alif, oder ein sukunettes Swab in der Dhamma vorher, oder ein sukunettes Ja mit einer Kasra vor. Ja, also A oder U oder I, das sind die drei, die man lenken kann. Ja. Und hier hast du es, Ashadu anna Muhammadan Rasulullah, oder auch Ashadu an la ilaha illallah. Da hast du immer ein A, hier ist es natürlich dunkel, weil das Lam vorher dunkel war. Das ist übrigens auch, subhanallah, habe ich vorhin mir entgangen, ist auch ein bekannter Fehler, den die Leute machen beim Adhan. Dass sie eben nicht dunkel hören, sondern hell sprechen. Und das hängt also manchmal damit zusammen, dass man sich auf eine Melodie konzentriert. Und dann entgeht einem die Aussprache. Also wenn man dann sagt, Ashadu an la ilaha illallah. Dieses hört ihr das? Das ist nicht illallah. Das war dunkel. Das war illallah, illallah. Ja, das ist hell, das ist nicht dunkel. Ja. Das, wie ich gesagt habe, das L bei Allah ist ein dunkel ausgesprochenes L. Im Arabischen gibt es bestimmte Buchstaben, die dunkel gesprochen werden. Bekannterweise 7. Ja. Aber das L ist eins, dass man mal dunkel spricht und mal hell spricht. Und im Namen von Allah, wie ich erklärt habe, ist es immer dunkel, wenn der Name so alleine vorkommt. Weil dann ist immer so A am Anfang. Heute A, A, Allah. Dann haben wir sind immer noch im Hadith 503. Dann spricht man die zwei Shahada noch einmal, zieht sie in die Länge und dann Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Falah, Hayya ala al-Falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Abu Mahdura sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam lehrte mich den Adhan Buchstabe für Buchstabe. Harf von Harfa. Und das ist auch das ist jetzt dann keine Wiederholung, ne? Das ist ein Zusatz, weil diese Sache weist darauf hin, dass der Text vorgegeben ist. Dass der Text vorgegeben ist. Ein Nass muta'abbadun bihi. Das ist dieser Text, den hast du genauso auszusprechen, wie er vorgehen wird. Ähnlich wie beim Koran al-Karim. Qul huwallahu ahad. Warum sagen wir Qul? Weil zum Propheten gesagt worden ist, Qul. Ja, Qul. Das heißt, du sagst genau vor, nach, wie es eben vorgesprochen worden ist. Und dazu gehört der Adhan auch. Und dann erwähnte er die gleiche Version wie vorher auch. Nur eben erwähnte nicht, also mit Adhan erwähnte er, nur erwähnte nicht, dass es leise gesprochen wird. Aber wie wir gesagt haben, dass, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, hier, das weist darauf hin, dass man den Tashahud verdoppelt, aber alles gleich spricht. Nein, das stimmt nicht. Das nennt man hier Aam. Und, und dann hast du einen anderen Text, der diese Sache verdeutlicht, macht Tachsis, nennt man das, ja, erklärt das noch, macht das, verdeutlicht das, dann muss man die Hadithe zusammen betrachten, weil man muss sich einfach bewusst machen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht etwas. Und die Leute, die das hören, nicht jeder gibt immer alles gleich weiter. auf die gleiche Art und Weise. Der eine konzentriert sich auf den Aspekt des Hadithes, der andere konzentriert sich auf den Aspekt der Begebenheit. Ja? Der eine hat diesen Teil gehört, der andere hat den anderen Teil nicht mitbekommen. Und deswegen, aber die Begebenheit ist die gleiche. Es geht immer noch um Abu Mahdura, den der Prophet den Adhan beigebracht hat. Okay? Und nur wenn du sagst, das sind zwei verschiedene Begebenheiten, dann kann man sprechen von zwei verschiedenen Versionen. Aber wenn es die gleiche Situation ist, gleiche Ibadah ist, dann muss man eben aufpassen. Und die Lösung des Ganzen ist immer wieder das Gleiche. Man schaut sich alle Hadithe an. Und guck mal, wie schön Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, uns das Leben leicht gemacht hat. Er macht ein Kapitel über den Adhan und packt alle Überlieferungen, die er kennt, da rein. Das heißt, du hast es auch nicht kompliziert. Also wenn wir sagen, du musst alle Hadithe kennen in Bezug auf den Adhan, damit du darüber urteilen kannst, dann heißt es nicht, dass du alle Bücher der Welt gelesen haben musst oder alle Hadith-Bücher. Nein, du musst nur eigentlich Kapitel lesen aus den Hadith-Büchern, die was mit dem Thema zu tun haben. Mehr brauchst du nicht machen. Und sogar das haben die Gelehrten für dich gemacht. Also das hat zwar Abu Dawud gemacht, aber später kamen dann auch andere Imame, wie zum Beispiel Ibn Hajar, rahimahullah. Und der hat dann zum Beispiel sich gesagt, weißt du was, ich mache jetzt ein Buch die mit den Hadithen, die für den Fiqh interessant sind. Und da hat er sein Buch geschrieben, Bulugh al-Maram. Ja? Und dann sind dann die Adhan-Hadithe drin aus Abu Dawud und anderen und jeweils die wichtigsten aus Bukhari, aus Muslim, aus den anderen, wenn da irgendwas ist, was noch entscheidend wäre. Ja. Tayyib, 505. Auf die Zeit. Wir sind schon mit der Zeit überschritten. Dann machen wir noch den letzten Hadith, weil das noch über die Version, die Aussprache geht, beziehungsweise den Wortlaut geht. Abu Mahdura berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in den Adhan wie folgt lehrte: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. So was auffallend hier, nur zweimal den Takbir statt viermal. Hiernach erwähnte er Nafi ibn Umar inhaltlich in etwa dasselbe wie der Hadith von Ibn Jurayj über Abdul Aziz ibn Abdul Malik, also Hadith Nummer 503. Also kannst du dort weiterlesen, dann kennst du den Rest. Aber entscheidend ist eben, dass der Takbir nur zweimal am Anfang ist. Das haben wir gesagt, diese Version gibt es. Es gibt zweimal Takbir am Anfang, viermal Takbir am Anfang. Und dann heißt es in der nächsten Überlieferung, Abu Dawud sagte im Hadith von Malik ibn Dinar, heißt es, Nafi ibn Umar sagte, ich sagte zu Ibn Abi Mahdura, sag mir, wie dein Vater den Adhan vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gelernt hat. Er sagte am Anfang nur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und der Hadith wurde hier als Munkar eingeschrieben. Munkar heißt, in diesem Fall, er ist nicht nur da'if, sondern widerspricht dem, was eigentlich sahih ist. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht andere Versionen gibt, wie wir schon gesehen haben. Die Überlieferung von Ja'far ibn Sulaiman ibn Abi Mahdura über seinen Vater, Großvater lautet genauso, nur dass es dort heißt, dann sagst du wieder Allahu Akbar, Allahu Akbar und erhöhst dabei deine Lautstärke. Wir genügen für uns mit diesem Teil. Möge Allah subhanahu wa ta'ala segnen für eure Anwesenheit und euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.